Deutschlandfunk. Kommentar. Zum ersten Mal hat Angela Merkel ein Flüchtlingsheim besucht. Sie wählte die Unterkunft im sächsischen Heidenau, die wegen rechtsradikaler Krawalle in der Umgebung in die Negativschlagzeilen geraten ist. Buhrufe und lautstarke, teils fremdenfeindliche Proteste begleiteten den Besuch. Nadine Lindner kommentiert. Angela Merkel hatte heute bei ihrem Besuch in der Asylbewerberunterkunft in Heidenau einen ganz wichtigen Satz im Gepäck. Ich danke denen, die den Hass vor Ort ertragen müssen. Wie notwendig dieser Satz ist, zeigte sich ein paar Meter entfernt auf der anderen Straßenseite. Dort hatten sich mehrere hundert Menschen versammelt und skandierten Sprechchöre wie Volksverräter. Vereinzelt war auch der Ruf, Ausländer rauszuhören. Der Hass war also laut. Während des Statements der Bundeskanzlerin waren im Hintergrund diese Rufe und die aus Protest hupenden Autos nicht zu überhören. Neben der Kanzlerin stand Jürgen Opitz, CDU-Mitglied wie Merkel und Bürgermeister von Heidenau. Auch Opitz berichtet darüber, wie schon, Zitat, jede Art von Beleidigung, Zitat Ende, bei ihm gelandet ist. Viele Menschen haben also keine Scheu, auf aggressive Art ihre Verachtung für diejenigen auszudrücken, die sich für eine gute Unterbringung von Flüchtlingen und das Recht auf Asyl aussprechen. Das ist eine Erfahrung, die viele politisch Aktive in Sachsen schon häufiger gemacht haben. Nun hat es auch Sigmar Gabriel nach seinem Besuch in Heidenau getroffen. Er hatte die gewalttätigen Demonstranten vom Wochenende als Pack bezeichnet und daraufhin eine Flut von Hassmails bekommen. Demokratie heißt reden, streiten, eine andere Meinung zu haben und die auch zu verteidigen. Aber Demokratie kann niemals funktionieren ohne zwei Dinge. Den Respekt vor den selbstgesetzten Regeln, wie zum Beispiel dem Grundgesetz, das aus gutem Grund auch das Recht auf Asyl enthält, und dem Respekt vor dem Andersdenkenden. Wo Politiker als Volksverräter beschimpft und Flüchtlingsunterstützer als naive Gutmenschen abgewatscht werden, ist offenbar beides nicht vorhanden. Die Zeit der Symbolpolitik ist mit dem Besuch der Bundeskanzlerin seit heute Nachmittag vorbei. Angela Merkel hat Präsenz gezeigt, sie hat zum ersten Mal eine Flüchtlingsunterkunft besucht. Jetzt beginnen die Mühen der Ebene. Nun schlägt die Stunde derer, die sich jeden Tag vor Ort für das gute Zusammenleben von Deutschen und Flüchtlingen einsetzen. In Heidenau, in Dresden und andernorts in Deutschland. Sie sind nicht so laut, nicht so aggressiv wie diejenigen, die gegen Ausländer und Schutzsuchende wettern. Viele der Helfer wirken lieber im Verborgenen. Ob aus Angst vor Anfeindungen oder aus menschlicher Bescheidenheit. Sie binden nicht so viel unserer Sendezeit und das ist eigentlich ein Skandal. Denn sie verteidigen das weltoffene Deutschland und das Grundrecht auf Asyl an Orten, wo keine Kameras und keine Mikrofone sind. Sie kämpfen mit Argumenten um diejenigen, die sich sonst möglicherweise den Schreihälsen mit den einfachen Lösungen anschließen. Ihnen sollte unsere Aufmerksamkeit gebühren. Sie spenden nicht nur Kleidung, sondern auch Trost. Sie sind Lehrer, Ärzte, Übersetzer, Kommunalpolitiker, Alltagsbegleiter, freiwillige Helfer in den Flüchtlingsunterkünften. Die anderen sind lauter, aber sie sind wichtiger.